Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Dass dies alles eben darum in einer Art wahr ist, weil es in einer Art falsch ist. Augustinus. Wer sich aber wundern sollte, dass nach so vielen Geschichtsschreibern auch mir die Abfassung einer solchen Schrift in den Sinn kommen konnte, der lese zuerst alle Schriften jener anderen durch, mache sich darauf an die meinige und dann erst wundere er sich. Flavius Arianus, 95 bis 180 nach Christus. Willkommen zur ersten Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Die beiden eingangs gehörten Zitate stellte Friedell seiner Kulturgeschichte voran, wobei er das erste, jenes von Augustinus, offenbar erst später hinzugefügt hat. Im Exemplar der Erstausgabe des ersten Bandes, in das ich bei Herbert Illig Einsicht nehmen durfte, fehlte es jedenfalls. Kommentierte Radiolesung meint, dass hier in den kommenden 3 bis 4 Jahren unter tätiger Mithilfe zahlreicher Gäste beiderlei Geschlechts und unterschiedlichster Herkunft die rund 1.500 Seiten des Opus Magnums Friedells gelesen, aber auch besprochen werden sollen. Dieser Art soll ein vielschichtiger Kommentar des Werks entstehen, den es meines Erachtens einerseits verdient hat, andererseits aber auch braucht. Denn an Friedell kann man sich reiben. Und soll man auch. Querdenker, der er war, wird er sich wohl kaum etwas anderes erhofft haben. Maß er doch dem Widerspruch jeglicher Art großen Wert bei, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, für jene, die die Aufgabe des menschlichen Denkens nicht im Darstellen, sondern im Abstellen von Widersprüchen erblicken, ist es gänzlich überflüssig, dieses Buch zu lesen, beziehungsweise diese Sendereihe zu hören. Soweit der Plan. Meinen Gästen bleibt dabei freigestellt, ob sie jeweils nur lesen, nur sprechen oder im aus meiner Sicht besten Fall beides tun wollen. Üblicherweise soll der Leseteil den Kommentarteil überwiegen, aber anlässlich der ersten Sendung finde ich es nicht unangebracht, wenn wir uns ein wenig ausführlicher der Person Friedells, seinem Umfeld und seiner Zeit widmen. Dies umso mehr, als mir in Herbert Illig wohl einer der profundesten Kenner Friedells und seines Werks unter den Lebenden als Auskunftsperson zur Verfügung stand. Im Laufe der Sendereihe werden an die hoffentlich wachsende Schar interessierter Hörerinnen und Hörer 10 Exemplare der aktuell erhältlichen, 2007 erschienenen Sonderausgabe verschenkt, die der CH Beck Verlag München freundlicherweise eigens zu diesem Behufe spendiert hat. Zu allerletzt jener Band, in den ich persönlich nach Friedells Vorbild auf dem Rücken liegend mit Bleistift eintragen werde, wer wann welche Passage des Textes gelesen hat. Es zahlt sich also aus, dran zu bleiben, so oder so. Aber davon mehr in einer der nächsten Sendungen. Wir haben ja Zeit. Für heute möchte ich es dabei bewenden lassen, mich bei Michaela Stankowski und Kurt Raubal zu bedanken, die bei der Entstehung dieser Sendereihe eine wichtige Rolle gespielt haben und hoffentlich auch demnächst als Gäste teilnehmen werden. Außerdem möchte ich die heutige Sendung Lydia Marinelli widmen, die mir bei Weitem nicht nur, aber eben auch bei der Gestaltung dieser Sendereihe fehlt. Nun aber auf nach Gräfelfing, wo Herbert Illig Interessantes über Friedell zu sagen weiß. Zu Egon Friedells Geschichtsbild. Friedell sagt mit großer Betonung, ganz deutlich in seiner Einleitung, er legt Wert auf eine subjektive Darstellung. Alle anderen möchten möglichst objektiv darstellen. Er sagt, es geht nur darum, wie ich als Autor das sehe. Das ist der Standpunkt, den er immer wieder betont und aus dem heraus eben auch diese ungeheure Lebhaftigkeit herauskommt. Friedell hat besonders hervorgehoben, dass er sagt, Objektivität ist praktisch in diesem Leben nicht zu erreichen. Und wie er süffisant hinzufügte, selbst wenn es gelänge, wer würde so etwas lesen? Denn das wäre von grenzenloser Langweiligkeit. Und deswegen sagt er, ich setze auf Subjektivität, auf Ausschnitt, auf gewolltes Teilchen vom Ganzen, das schildere ich und dadurch lebt diese Kulturgeschichte. Wie man heute ist, dekonstruktiviert worden und was da alles eben passiert ist, aber das war noch Schule von Ranke. Wir wollen es so darstellen, wie es tatsächlich war. Und ich meine, heute träumt niemand mehr von so etwas, sondern würde sagen, vor so einer Aufgabe muss man kapitulieren. Und Friedel hat sich eben bewusst als Antithese angeeignet und gesagt eben, so schreibe ich's. Und es interessiert nicht, was die Fachleute dazu sagen, sondern hier geht's nur darum, was ich dazu denke. Was wohl die Reaktion der angesprochenen zeitgenössischen Fachleute gewesen sein mag? Ja, eine sehr eindeutige, nämlich Schweigen. Ich habe immer gelesen in den wenigen Biografien, die es ja über ihn gibt, dass die Fachleute eben sich distanziert hätten, aber sie haben es noch nicht einmal ignoriert. Also ich habe viel Sekundärliteratur gesammelt, mir ist praktisch nichts begegnet. Es gab einen anthroposophischen Autor, den Karl Brandy, der hat alle drei Bände in der entsprechenden Lehrerzeitung besprochen. Also der hat gewissermaßen fachwissenschaftlich argumentiert, aber eben nur als Oberlehrer. Professoren haben dazu keine Stellung genommen. Es war für ihn der Durchbruch, ich meine, damit ist er im deutschsprachigen Raum und später auch im angelsächsischen Raum sehr bekannt geworden, aber eben das ist gegen das Schweigen seiner Fachgelehrten durchgegangen. Ich kenne also nur, und auch berechtigterweise, nur Kritiken eben von Schriftstellerleuten, eben Alfred Döblin, Polgar natürlich, Thomas Mann, die da lobende Worte gefunden haben. Und das heißt, man hat sofort gesehen, es ist eben künstlerische Geschichtsschreibung, keine Fachschriftstellerei, es gibt ja auch keine Fußnoten, wenig Quellenhinweise. Aber ich meine, das war Stil von Friedel. Er hat sogar seine Doktorarbeit ohne jede Fußnote geschrieben und das durchgebracht, was denn doch erstaunen muss. Er hat natürlich eben sehr sauber die Fachliteratur durchgearbeitet, das ist ganz klar. Er kannte alles, der Einleitung gibt er ja auch an, bei welchen Leuten er besonders gerne abgeschrieben hat, weil sie besonders ergiebig waren für ihn. Also er kannte das, aber wie gesagt, er konnte es immer trennen und sagen, eben so sieht's der Fachgelehrte und ich sehe es aus Gründen, die er im Werk normalerweise darlegt, er sieht's anders. Und das war ihm das Wesentliche, also seine eigene Sicht der Kulturgeschichte. Weshalb uns dieses Buch auch nach so vielen Jahren immer noch etwas zu sagen hat? Ich glaube, Friedel hat einmal zu seiner Freundin Lina Loos gesagt, ich antizipiere das Geschichtsbild der nächsten beiden Generationen. So war seine eigene Einschätzung. Und wenn ich dieses Buch immer wieder aufschlage, stelle ich auf jeden Fall fest, die Prosa ist einfach superb. Das liest sich völlig unverstaubt, auch nach diesen 80 Jahren. Also wir müssen ja ab 27 rechnen, also jetzt ziemlich genau 80 Jahre. Das ist unverstaubt, das ist frisch und das ist immer noch, es ist so vielfältig. Das eine ist, ich kann das einem Kind geben, also sagen wir besser einem Jugendlichen, und der wird es lesen, weil es immer noch lebhaft ist. Ich kann es dem geben, der viel kennt, der wird sich aufregen, weil er sagt, hey, das hat aber Ranke oder sonst irgendeiner ganz anders gesehen. Und dann sagt man, doch hat Friedel einen wichtigen Punkt rausgefunden. Also es lohnt sich immer wieder, sich an ihm zu reiben. Und natürlich, also Ulrich Weinzierl hat in dem Nachwort zu der jetzigen Ausgabe, die im Buchhandel ist, gesagt, eben eigentlich kann man dieses Buch ja gar nicht vertreten, weil es so viele Standpunkte hat, die heute nicht mehr gültig sind. Also da spielt leiser Antisemitismus hinein. Das ist noch eine Gottgläubigkeit, wie man sie eigentlich im 20. Jahrhundert nicht erwartet hätte. Das sind also die Anklänge da, dass er sagt, eigentlich Republik ist nicht das, eine Monarchie wäre schon was Schöneres und so. Also er hat einige Grundsachverhalte drinnen, die eigentlich heute stören müssten. Und trotzdem wird es gelesen, weil dieses Werk eben so pfiffig ist, immer so ironisch, selbstironisch angelegt ist, dass es immer noch einfach eine Herausforderung ist und immer wieder eine Entdeckung. Und das ist das Faszinierende für mich. Zu Friedels politischer Einstellung. Irgendwo, sagt er, für ihn wäre die beste Staatsform die aufgeklärte Monarchie. Schon aus dem einfachen Grund, weil er sagt, in einer Demokratie werden die Minderheiten unterdrückt. Zwangsläufig, wenn ich nur 5% der Stimmen habe, bin ich eine Marginalie und bin darauf angewiesen, dass die Mehrheit sich dazu herablässt, dieser kleinen Minderheit auch etwas Gutes zukommen zu lassen. Das geht in einer aufgeklärten Monarchie wesentlich leichter, wenn eben der Monarch mit seinen Ratgebern sagt, eben wir tun auch was eben für irgendeine kleine Randgruppe im großen Reich. Das ist viel leichter zu erreichen, als wenn man das über eine Mehrheit machen muss. Friedel war sich aber wiederum klar, dass der aufgeklärte Monarch spätestens mit seinem Tod ein Problem wird. Denn was macht der Nachfolger? Wird er eben ein grausamer Diktator oder eben, man erkannte ja nun die geschichtlichen Kaiser, meinetwegen von Rom, wo man eben auch sieht, dass hinter einem Trajan und Hadrian eben dann ein Nero und ein Caracalla und ein Heliogabal kommt. Also dass eben auch Monarchie nicht bedeutet, dass Kontinuität herrscht, sondern mit jedem neuen Gesicht, das eben sich zeigt, ist die Gefahr, dass eben dann die Monarchie ihre Negativformen in extremer Weise zeigt. Und davor hatte er natürlich Angst. Und so war das eben sein Statement, aufgeklärte Monarchie, aber in dem Bewusstsein, die regulierenden Kräfte fehlen letztlich doch, denn auch wenn ein alt werdender Kaiser nicht nur schrullig wird, sondern bösartig, dann gibt es auch keinen Schutz davor. Also das sah er schon, dass eben die Demokratie da wiederum den besseren Ausgleich schafft, aber ich glaube nicht, dass er irgendwo wirklich bekennender Demokrat war. Naja, und er kannte natürlich Franz Josef, 68 Regierungsjahre, also so ungefähr Weltrekord, und eben zu merken, wie ein Staat dann halt, das war ja seine halbe Lebenszeit, eben wo eben immer der gleiche Monarch unerbittlich immer das Gleiche veranlasst und äußere Statements ja immer rarer werden, wo ja auch nichts mehr artikuliert werden kann, geschweige denn sonst irgendwas verändert werden kann. Also das hat er natürlich sehr deutlich gemerkt. Was ihn auch mit Sicherheit furchtbar gestört hat, war die Zensur, die ja in Österreich bis 1923 ging. Ich war mal im Archiv und habe mir das angeschaut, eben, dass ja wirklich jedes Wort, das auch auf einer Kabarettbühne gesprochen worden ist, unterlag der Zensur, musste also genehmigt werden. Und ich meine, haben wir im Moment ja überhaupt keine Vorstellungen, wie schwierig das sein mag, da eben die eigentlichen Botschaften durchzubringen. Das gehört ja auch zu Friedels Leben, dass beispielsweise eben Frank Wedekind, eben dieser Revoluzzer, der auch wieder von München rüberkam, durfte nicht aufgeführt werden in Wien. Und dann hat man eben Privatvorstellungen initiiert, wo dann so merkwürdige Dinge vorkamen, dass eben Karl Kraus und Egon Friedel gemeinsam auf der Bühne gestanden sind, eines Wedekind-Stücks. Also das sind dann so Rarissima, wenn man sich dann auch vorstellt, dass das sind so zu, die damals junge Adele Sandrock noch auf der Bühne war und Wedekind selbst. Also es gab abenteuerliche Konstellationen, aber eben nur gewissermaßen hinter verschlossenen Türen. Aber ich denke, dass das natürlich diese ungeheure Aufbruchsstimmung im Wien nach 1900 zum Teil dadurch auch beflügelt worden ist, weil man eben sagte, dagegen gehen wir an und wir werden es umgehen und wir werden es hintergehen, und das hat die Fantasie ungeheuer beflügelt. Zu Friedels Umfeld in Wien? Also wenn ich nur an den Stammtisch denke, der da sich getroffen hat, eben ein Karl Kraus, der da sitzt, und dann ist Arnold Schönberg da und Alban Berg, die also gemeinsam eben am Stammtisch saßen, und eben dass solche Musiker da waren, dass eben der Fritz Werndörfer eben die Wiener Werkstätte betreibt, dass man Josef Hoffmann kennt, dass man also alles beisammen hat, atonale Musik, dann eben abstrakte Plastik, wie sie der Josef Hoffmann meiner Meinung nach als erster gemacht hat, eben Schönberg, der ja auch in der Malerei, die abstrakte Malerei schon versucht hat, und was da alles eben saß. Ich meine, wenn man sich dann vorstellt, dass auch Egon Schiele mal ein Plakat für einen Vortrag von Egon Friedel entworfen hat und so. Also die waren ja alle in irgendeiner Weise verbandelt, ich meine, sie liebten sich, sie hassten sich, sie sind natürlich gegeneinander gegangen, aber das Wort Schmelztiegel ist mit Sicherheit eben eine zutreffende Bezeichnung. Also sowas kenne ich nicht, wenn man dann noch dazu nimmt, was sich in den Wissenschaften getan hat, das Philosophie eben, was da alles lief, was Friedel ja auch beobachtet hat. Also ich kenne kaum eine Zeit, die dermaßen explosiv nach vorne gedrängt hat, eben wie dieses Wien nach 1900. Als Universalist interessierte sich Friedel für nahezu alles. So kann man wirklich sagen, dass er, man sieht man ja in den Kulturgeschichten, ich meine, er bezieht sich auf Biologie, er bezieht sich auf Geologie, er bezieht sich auf Experimentalphysik, er schreckt eigentlich vor nichts zurück. Das Einzige, wo er, glaube ich, selber Zugeständnisse gemacht hat, war die, dass er sagte, eben, musikalisch ist seine Welt begrenzt, da ist also nicht seine Fähigkeit da, dass er also alle Feinheiten aufspürt, deswegen kommen eben die Musiker relativ knapp vor. Wobei er, man muss ja unterscheiden, er sagte immer, die Jahrhundertgenies oder besser gesagt noch die Jahrtausendgenies sind nicht sein Thema. Die gehören nicht zur Kultur, das war in der Einleitung so geschildert. Eigentlich steht das Genie irgendwie außerhalb. Also das ist nicht der Vertreter der Welt, um die es ihm geht mit einer Kulturgeschichte. Und deswegen kommt eben ein Beethoven genauso wie ein Mozart vor, aber nur sehr kurz und knapp. Also das ist ganz, aber Michelangelo beispielsweise bekommt auch wenig mehr. Nur eben, also er sagt eben, wen soll ich schildern von der Renaissance? Michelangelo, Raphael, Leonardo. Entscheidet er sich für Raphael, weil er sagt, der ist ins Allgemeingut übergegangen. Ich meine, der zierte dann als Praline und Schachtel und weiß Gott was. Also spätere Zeiten, während eben Michelangelo ist eben einfach etwas, tja, vor dem kann man erschauern. Aber selbst all die Künstler, die versucht haben, ihm nachzueifern, sind als Manieristen im Grunde gescheitert, weil da ging es nicht weiter. Das war ein Endpunkt, ein Höhepunkt und alles, was sich in der Richtung weiter versucht hat, ist von uns lange Zeit auf jeden Fall sehr gemieden worden. Weshalb Friedel nicht den Kollegen im Universalismus Leonardo herausgegriffen hat? Also ich erinnere daran, er sagt eben, das Genie ist ein Produkt seiner Zeitalter, dann eben das Zeitalter ist ein Produkt des Genies und zum Dritten, Genie und Zeitalter sind inkommensurabel. Also die gehen nicht zusammen. Und ein Leonardo ist mal seiner Zeit 500 Jahre voraus oder auch 600 Jahre in manchen Dingen und in anderen hat er keine Berührung mit dieser Zeit, sodass er sagt, der gehört in diese Kulturgeschichte nicht, also nicht groß hinein. Das war seine Entscheidung dafür, wie er also Leute da auftreten lässt. Und das ist für mich eigentlich die spannendste Sache. Also Friedel schreibt ja mal an einer Stelle, auch dieses Werk, die Kulturgeschichte, tut ja nur so, als ob sie eine Kulturgeschichte sei. Das sagt er also, wenn er die Philosophie des Als-Ob von Hans Vaihinger bespricht. Und damit ist natürlich die Frage, was soll es denn sonst sein? Und meine Antwort wäre, abgesehen, dass es eben ein fantastischer Bilderbogen ist, dass es vielleicht wirklich der größte Aphorismus ist, der jemals geschrieben worden ist, wie es mal jemand sagte, aber es ist vor allem die Autovivisektion von Egon Friedel selbst. Friedel hat die Frechheit, dieses Werk im Grunde zu schreiben, um sich selbst besser zu verstehen. Und es gibt da ein Indiz auch dafür. In seinem Nachlass ist so ein kleines, genaues Lexikon in einem Band. Und da hat er, akribisch wie er war, mit Lineal, alle Namen unterstrichen, die in der Kulturgeschichte vorkommen, vermutlich noch ein paar mehr. Und die waren nach der Farbe getrennt. Positiv, negativ, indifferent. Also er hatte bei jeder Figur eine Vorstellung, die liegt ihm, die lehnen da ab. Die ist ihm gleichgültig und er stellt hier tausende von Personen dar und er spiegelt sich immer wieder in diesen Personen und fühlt vor, wie weit ist er mit dem eigentlich gegangen, wie brüderlich ist er mit dem im Geiste, wie abstoßend ist der und ich meine, dann kommt eben raus beispielsweise die Beschreibung von Nestroy, die ist im Grunde Wort für Wort, wenn man die hagere Gestalt von Nestroy wegstreicht und durch die barocke Fülle von Friedel ersetzt, ist der Rest reine Beschreibung von Friedel. Also er findet sich voll und ganz im Nestroy wieder und genießt das, dass er sagt, ah, mit so jemand möchte ich eben beisammen sein und dem setze ich auch ein Denkmal, während eben beispielsweise ein Jean-Jacques Rousseau, den verachtet er mit jeder Äußerung. Ich meine, den muss er akzeptieren, weil er sagt eben, der gehört zur Aufklärung dazu und Aufklärung wäre eigentlich meins, aber diese Figur ist mir widerwärtig. Und so lernt er sich selbst kennen, indem er einen Figurenreigen von tausenden von Personen abgeht. Und deswegen ist das also eine ganz irrwitzige Selbstbespiegelung, die er da macht, indem er das schreibt, eben er möchte sich finden. Und ich habe ja mal da in meiner Dissertation gezeigt, dass dieses Werk, obwohl es so einheitlich wirkt, eigentlich ein Patchwork ist aus vielen Teilen, die eben bis zu 30 Jahren alt sein konnten, die er dort hinein verpackt hat. Und das waren alles Aussagen, die sich immer auch mit ihm selbst beschäftigen, so würde ich das sagen. Und nachdem er diesen ungeheuren Weg ausgeschritten hat, diese 1.500 Seiten und 600 Jahre, die er behandelt, dann war das Thema für ihn erledigt. Dann kann er die Kulturgeschichte des Altertums völlig anders schreiben. Sagt er ja vorher, ich meine, die sind im anderen Stil geschrieben, man kann das eine Buch lesen und das lassen oder das andere, man kann auch beide nicht lesen, geht ja alles. Aber auf jeden Fall, diese Kulturgeschichte des Altertums hat diese Bespiegelung, diese Vivisektion seiner eigenen Person nicht mehr, in gar keiner Weise. Da gibt es auch keine Versatzteile mehr, die er von früher holt, also verschwindende Ausnahmen, ich glaube 5, 6 habe ich gefunden. Aber also nachdem das für ihn abgearbeitet war, dass er wirklich sich selbst begegnet ist, seitdem konnte er andere Dinge schreiben und auch andere Sachen projektieren. Ich meine, er träumte noch von einer Geschichte der Philosophie, er träumte von einem Alexander-Roman, also da ging ihm noch viel durch den Kopf. Hitler hat es verhindert, das wurde nicht mehr, aber es hat mich empört, wenn also manche Biografen dann das so hinstellten und sagten, Friedel war leer, ausgebrannt, ausgeschrieben, er konnte gar nicht mehr schreiben und deswegen war die Kulturgeschichte des Altertums ein misslungener Versuch, der notwendigerweise scheitern musste. Das ist eine völlig irre Betrachtung, die liegt also völlig neben der Person von Friedel. Zu Friedels Arbeitsweise. Er hat sein ganzes schriftstellerisches Werk gekannt, offenbar auswendig gekannt, er hat da nicht nachschauen müssen, sondern er hat einfach die entsprechenden Passagen, entweder mal 2 Zeilen oder mal einen Absatz oder auch 5 Seiten, eingefügt und er hat das so perfekt zusammengefügt, dieses Patchwork, dass man es nicht als Patchwork empfindet, sondern dass es wirklich wie ein einheitlich geschriebener, hinreißender Stoff wirkt. Und das ist eine ganz spezielle Fähigkeit von ihm, die ich eigentlich in dieser Form bei keinem anderen Schriftsteller gefunden habe. Also das ist ein ganz wesentliches Kriterium für die Kulturgeschichte der Neuzeit, wohlgemerkt, nicht die des Altertums, die ist dann anders geschrieben. Zu Friedels familiärem Hintergrund? Ja, da hat er es also sehr schwer gehabt. Also er hat einen älteren Bruder und eine Schwester. Und Lina Loos schrieb dann, er, also Egon Friedel, sei noch im Steckkissen gelegen, als die Mutter die Familie verlassen hat. Mit einem Klavierlehrer durchgebrannt, wie das hieß. Auf jeden Fall, damit hatte er die Mutter verloren. Der Vater soll an Kram gestorben sein, da war der Egon etwa 12, er wurde dann zu einer Tante in Frankfurt gegeben, so war er 2 Jahre in Frankfurt, bis er dort von der Schule geworfen wurde und dann begann eben diese Odyssee mit den verschiedenen Schuldingen, mit dem 4-fach versuchten Abitur, bis das endlich geklappt hat. Er hatte eben früh keine Eltern mehr, er hat dann eine Entscheidung getroffen, sehr bewusst, er hat sein Kindermädchen als sein Hausmädchen übernommen und sagte dann, er hat ihr als Widmung in ein Buch geschrieben, wer keine eigene Familie hat, der sucht sich eine. Und also er hat diese Frau an Mutterstadt gewissermaßen angenommen, sie hat ihn lang betreut, ihre Familie hat bei ihm im Haushalt gelebt und das ging also gewissermaßen über 3 Generationen hinweg. Es war also wirklich die Wahl einer anderen Familie, die dort passiert ist. Und dann, Sie haben es angesprochen, kam diese Tragödie, die ihn also tief verbittert hat, wie er mit der Kulturgeschichte der Neuzeit Erfolg hatte, da war er 50, meldet sich plötzlich die Mutter und sagt eben, ich beanspruche einen Teil deiner Tantiemen. Und das ging vor Gericht und das Gericht hat der Mutter Recht gegeben, was sein Vertrauen in den Rechtsstaat nicht unbedingt gestärkt hat. Ich beziehe mich bei solchen Fällen immer auf eben die Enkelin der damaligen Haushälterin, das war Frau Annemarie Kotap, die in dem Sommerhaus Friedels in Kufstein gewohnt hat. Und die sagte, dass die Mutter manchmal eben in die Wohnung geschlichen sei und bei der Haushälterin in der Küche gesessen habe. Aber Friedel selbst hat also jeden Kontakt mit ihr verweigert. Über Friedels Verhältnis zur Religion? Ich kann es selber nur wiedergeben, ich habe ihn naturgemäß nicht gekannt, aber ich habe beispielsweise Dora Zeman noch gekannt, die eben als junge Frau ihm begegnet ist und längere Zeit in seinem Weichbild gelebt hat. Sie war mit dem Sekretär Friedels liiert. Insofern waren die da eben dicht beisammen. Und die hat später so mehrere Aussagen gemacht, wo sie sagte, möglicherweise spielt er auch seine Gottgläubigkeit nur und trägt die als irgendetwas vor sich her. Und im tiefsten Inneren war er eben Nihilist oder irgendwas. Also das wird letztlich nicht klar. Also er ist ja ein Barockmensch und der Barockmensch spielt mit Kostümen, mit Szenerien und was hinter all dem steht, ist furchtbar schwer zu entscheiden. Wie gesagt, aus all seinen Schriften geht hervor, dass er durchaus gottgläubig ist, er ist kein Kirchengänger, aber Gott ist das Obere, das sieht man ja auch in den Untertiteln seiner beiden Hauptwerke, da ist eben von der Seele die Rede, schlicht und einfach die Krise der europäischen Seele, die Seele des vorchristlichen Antike. Also diese Vorstellungen sind selbstverständlich da und sind eben gedacht, aber gelebt. Also ich weiß von keinem Kirchenbesuch oder irgend solchen Dingen. Und man könnte lang darüber streiten, ob die Hinwendung zum Christentum nur die, wie soll ich sagen, die prononcierte Abwendung vom Judentum war, die ja wiederum sehr früh erfolgt ist, mit 19, wo er Abschied genommen hat, aber aus dem, was man da wiederum weiß, hat man den Eindruck, das war eine Antwort auf spezielles Judentum in seiner Familie, dem er einfach entgehen wollte. Die waren ihm zu kommerziell, zu bankorientiert. Man hat ihm ja mit der Banklehre gedroht und das waren alles so Dinge, die er verabscheute. Auch völlig unvorstellbar, ein Friedel, der als Lehrling in einer Bank arbeitet. Das kann man sich bestenfalls 10 Tage vorstellen, aber nicht länger. Zum Kontext, in dem Friedels kritische Äußerungen über den jüdischen Glauben zu sehen sind. Naja, natürlich zum großen Teil eben zunächst mal da. Also die sich assimilierenden Juden haben natürlich oft eben negativ vom Judentum gesprochen. Ich meine, wir kennen eben beispielsweise Otto Weininger, der ja nicht vielleicht ganz zufällig beim gleichen Professor promoviert hat wie Friedel und also beim Herrn Jodl, der über Ethik gesprochen hat. Und ich meine, Weininger war nun der klassische Vertreter eben des jüdischen Selbsthasses. So weit ist es beim Friedel nicht gegangen. Aber ich meine, er legt es ja in der Kulturgeschichte des Altertums sehr klar dar. Für ihn ist dieser Jehova ein alter Beduinenhäuptling, jähzornig, bösartig, tötungswillig und der hat für ihn nichts im Neuen Testament zu suchen. Das war also die eine Seite, dass er sagte eben, er sieht da einen sehr klaren Unterschied zwischen diesen beiden Religionen und zum anderen hat ihn einfach dieses materielle Denken innerhalb seiner Familie gestört. Wie weit das jetzt tatsächlich war, kann ich natürlich nicht nachprüfen, das weiß ich nicht, es gibt da auch keine Zeugnisse, aber er wollte ja mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben. Also in dem Augenblick, wo er volljährig wurde, sind alle diese Einflüsse weg und man hört nie wieder irgendetwas von dem Bankier sowieso oder das oder jenes. Also das war alles gekappt. Der Einzige, mit dem er sich noch in Anführungszeichen herumgeärgert hat, war sein Bruder Oskar. Der war für ihn natürlich ein Stein des Anstoßes und zumal der auch als Dichter auftrat und er sagte ja schon, aus diesem Grund muss er sich eben Friedel nennen, während der andere bei dem Familiennamen Friedmann bleibt. Also das war ihm schon ein Anliegen. Friedels Verhältnis zu Max Reinhardt, dem er seine Kulturgeschichte der Neuzeit gewidmet hat. Ja, die beiden kannten sich ja offenbar unendlich lange. Max Reinhardt hat 1901 in Berlin sein erstes Kabarett eröffnet, Schall und Rauch. Friedel folgte ihm in Wien auf die Kabarettbretter. Er war auch mit Reinhardt beim Kabarett in Berlin. Reinhardt hat ihn dann so 1911, 1912 das erste Mal ins Ensemble geholt in Berlin. Und entscheidend für ihn, das wird bisher noch viel zu wenig gesehen, 1924 hat Max Reinhardt eben das Theater in der Josefstadt übernommen. Zu diesem 1. April 1924, da wurde Friedel ins Ensemble aufgenommen und ab diesem Tag konnte er seine Kulturgeschichte schreiben. Das war der finanzielle Rückhalt, um die überhaupt schreiben zu können. Und da war er natürlich ungeheuer dankbar, ganz abgesehen davon, dass er sich mit Max Reinhardt bestens verstanden hat. Er hat ihn ja als den Theatrarchen bezeichnet, also da hätten wir auch wieder den Übergang zum Monarchen. Und also auf jeden Fall, Max Reinhardt war für ihn das Theaterspiel schlechthin und deswegen ist diese Widmung in mehr als einer Richtung gerechtfertigt. Zur Situation Friedels angesichts der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten? Er fühlte sich ganz offensichtlich mitschuldig. Also ich erinnere mich, ich habe ein Brieflein gefunden, da schreibt da jemand und sagt dann, jetzt ist auch mein engster Freund in München, Professor Gschrei, Nationalsozialist geworden. Und das Schlimmste ist, alle berufen sich dabei auf mich. Und das muss also ein ganz furchtbares Element gewesen sein. Er hat ja schon in den Zeitungsparodien und Parodien 1924, also über Hitler, gespottet. Hat er auch eben, da eben die entsprechende Zeitung persifliert und so weiter. Also für ihn war Hitler einfach, ja, gewissermaßen halt indiskutabel. Aber er hat natürlich, wie Spengler auch, dem großen Mann die Stange gehalten. Ich meine, er hat damals Carlyle übersetzt und eben auch im Buch gewürdigt, eben das Genie als Handelnde, das Genie als Schriftsteller und so. Und dieses Genie, das da handelt, das ging ihm ja immer wieder nach. Also ich denke, wir sprachen vorher vom aufgeklärten Monarchen, eben irgendeine Leitfigur, die dem Volk vorangeht, wäre sein Traum gewesen. Und das hat er ja immer wieder propagiert. Eben die großen Männer machen die Geschichte. Ja, und jetzt kommt so ein großer Mann, der für ihn eben das Gegenteil von groß ist. Und der macht eben all das, was eben niemals hätte passieren dürfen. Und er stellt fest, eben seine ehemaligen Glaubensgenossen werden jetzt eben gejagt. Und wie es dann nach Wien geht, bekam er auch noch mit, eben so diese ersten Regelungen, keine Parkbänke mehr besetzen, kein Jude darf sich niederlassen, Gehsteige waschen, also das muss für ihn buchstäblich furchtbar gewesen sein, weil er glaubte, er ist da zu einem Teil mit Schuld, weil er das eben zu ideal gesehen hat, diesen großen Mann, der aber eben so furchtbar daneben gehen kann. Es ist für mich die einzige Erklärung, warum Friedel Wien nicht verlassen hat. Denn also nach all den Beschreibungen, die es gibt, stand Bertha Sepps Zuckerkandl mit dem Auto da, also kurz nach dem Anschluss, und er hätte tatsächlich noch in die Schweiz fliehen können, geschützt durch irgendeinen Diplomatenpass, zumindest von der Sepps Zuckerkandl. Das wäre gegangen. Und er hatte sein Manuskript an der Kulturgeschichte, ich meine, das war bis zum letzten Wort vorgezeichnet, das hätte er dort weiterschreiben können. Er hatte einen Schweizer Verleger, Phaidon, dafür, also das wäre im Grunde nahtlos weitergegangen. Wenn er da nicht mitfloh und wenn er da saß und sagte, ich verbrenne meine Briefe, ich gebe mein Manuskript an der Kulturgeschichte des Altertums meinem Sekretär Schneider, damit der das zum Verlag bringt und auf diese Weise seinen Nachlass regelt, Dann hat er einfach klar abgeschlossen und wollte das so. Und anders ist das für mich nicht zu erklären. Denn natürlich, dass man behauptet, er sei zu immobil gewesen, er hätte sich von Wien nicht trennen können, das greift zu kurz. Also wenn ich mir vorstelle, dass der ja ein Drittel des Jahres in Berlin gelebt hat, ein Drittel des Jahres ohnehin in Kufstein war, also für ihn war es normal, dass man auf eine Reise geht, von der er auch nicht wusste, wie lange sie dauert. Als er damals unter Max Reinhardt in Berlin spielte, waren das ja Ensuite-Aufführungen. Also wenn das Stück begonnen hat, hat niemand gewusst, wie lange wird es laufen. Und dass eben Stücke eben wie Kaiser von Amerika oder solche Sachen oder die schöne Helena, dass die 100-mal hintereinander, 150-mal, 200-mal gelaufen sind, war ja am Anfang nie absehbar. Also er hat seinen Koffer gepackt und hat im Zweifelsfall seiner Haushälterin geschrieben, sie soll ihm das oder jenes nachschicken. Das dauert noch länger. Also für ihn war es normal, in irgendeinem ziemlich ungemütlichen Hotelzimmer zu sitzen. Das war klar, bei damals eben auch in den 30er Jahren bei wenig Geld. Es war auch klar, wie gesagt, Kufstein war für ihn auch eine spartanische Sommeridylle. Also da hätte er genauso gut seinen Koffer packen können und eben in die Schweiz gehen. Also, das kann nicht der Anlass gewesen sein oder das Hemmnis, sondern da muss es etwas Tieferes gegeben haben. Und der von mir zitierte Brief eben sagt, denke ich, da das Wesentliche aus. Fest steht, dass Friedel sich am Abend des 16. März 1938, 4 Tage nach dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland, aus dem Fenster seiner Wohnung in der Wiener Gänzgasse stürzte. Zu den unmittelbar damit verbundenen Ereignissen gibt es widersprüchliche Berichte. Es sollen Männer von der SA erschienen sein, um ihn abzuholen, sagen die einen. zum Zweck eines privaten Treffens mit einer Hausbewohnerin, meinen andere. Friedel sah jedenfalls den Zeitpunkt, auf den er sich schon länger vorbereitet haben dürfte, gekommen. Ob er tatsächlich, wie überliefert wird, mit der an die Passanten gerichteten Warnung »Treten Sie zur Seite« in die Tiefe sprang, lässt sich ebenfalls nicht mit Sicherheit sagen. Aber da er selbst ein großer Freund gepflegter Legendenbildung war, insbesondere seine eigene zu Lebzeiten mit größtem Genuss vorantrieb und nach Kräften beförderte, will ich diese finale Anekdote nicht hinterfragen. Ich kann mir den Abgang dieses ernsthaften Schalks nicht anders denken. Womit es endgültig an der Zeit wäre, ihn selbst zu Wort kommen zu lassen. Ausführlich zu schildern, was sich niemals ereignet hat, ist nicht nur die Aufgabe des Geschichtsschreibers, sondern auch das unveräußerliche Recht jedes wirklichen Kulturmenschen. Oscar Wilde. Der vergessene Stern. Durch die unendliche Tiefe des Weltraums wandern zahllose Sterne, leuchtende Gedanken Gottes, selige Instrumente, auf denen der Schöpfer spielt. Sie alle sind glücklich, denn Gott will die Welt glücklich. Ein einziger ist unter ihnen, der dieses Los nicht teilt. Auf ihm entstanden nur Menschen. Wie kam das? Hat Gott diesen Stern vergessen? Oder hat er ihm die höchste Glorie verliehen, indem er ihm freistellte, sich aus eigener Kraft zur Seligkeit im Bord zu ringen? Wir wissen es nicht. Einen winzigen Bruchteil der Geschichte dieses winzigen Sterns wollen wir zu erzählen versuchen. Für diesen Zweck wird es nützlich sein, wenn wir vorher in Kürze die Grundprinzipien unserer Darstellung erörtern. Es sind Grundgedanken im eigentlichsten Sinn des Wortes. Sie liegen dem Gesamtbau des Werkes zugrunde und sind daher, obschon sie ihn tragen, unterirdisch und nicht ohne weiteres sichtbar. Alle Dinge haben ihre Philosophie. Der erste dieser Grundpfeiler besteht in unserer Auffassung vom Wesen der Geschichtsschreibung. Wir gehen von der Überzeugung aus, dass sie sowohl einen künstlerischen wie einen moralischen Charakter hat, und daraus folgt, dass sie keinen wissenschaftlichen Charakter hat. Geschichtsschreibung ist Philosophie des Geschehenen. Alle Dinge haben ihre Philosophie, ja noch mehr, alle Dinge sind Philosophie. Alle Menschen, Gegenstände und Ereignisse sind Verkörperungen eines bestimmten Naturgedankens, einer eigentümlichen Weltabsicht. Der menschliche Geist hat nach der Idee zu forschen, die in jedem Faktum verborgen liegt, nach dem Gedanken, dessen bloße Form es ist. Die Dinge pflegen oft erst spät ihren wahren Sinn zu offenbaren. Wie lange hat es gedauert, bis uns der Heiland die einfache und elementare Tatsache der menschlichen Seele enthüllte? Wie lange hat es gedauert, bis der magnetische Stahl dem sehenden Auge Gilberts seine wunderbar wirksamen Kräfte preisgab? Und wie viele geheime Naturkräfte warten noch immer geduldig, bis einer kommt und den Gedanken in ihnen erlöst? Dass die Dinge geschehen, ist nichts. Dass sie gewusst werden, ist alles. Der Mensch hatte seinen schlanken, ebenmäßigen Körperbau, seinen aufrechten, edlen Gang, sein weltumspannendes Auge seit Jahrtausenden und Jahrtausenden. In Indien und Peru, in Memphis und Persepolis. Aber schön wurde er erst in dem Augenblick, wo die griechische Kunst seine Schönheit erkannte und abbildete. Darum erscheint es uns auch immer, als ob über Pflanzen und Tiere eine eigentümliche Melancholie gebreitet sei. Sie alle sind schön, sie alle sind Sinnbilder irgendeines tiefen Schöpfungsgedankens, aber sie wissen es nicht und darum sind sie traurig. Die ganze Welt ist für den Dichter geschaffen, um ihn zu befruchten, und auch die ganze Weltgeschichte hat keinen anderen Inhalt. Sie enthält Materialien für Dichter, Dichter des Werks oder Dichter des Worts. Das ist ihr Sinn. Wer aber ist der Dichter, den sie zu neuen Taten und Träumen beflügelt? Dieser Dichter ist niemand anderes als die gesamte Nachwelt. Ästhetische, ethische, logische Geschichtsschreibung. Man hat sich seit einiger Zeit daran gewöhnt, drei verschiedene Arten der Geschichtsschreibung zu unterscheiden. Eine referierende oder erzählende, die einfach die Begebenheiten berichtet, eine pragmatische oder lehrhafte, die die Ereignisse durch Motivierungen verknüpft und zugleich Nutzanwendungen aus ihnen zu ziehen sucht, und eine genetische oder entwickelnde, die darauf abzielt, die Geschehnisse als einen organischen Zusammenhang und Verlauf darzustellen. Diese Einteilung ist nichts weniger als scharf, weil, wie man auf den ersten Blick sieht, diese Betrachtungsarten ineinander übergehen. Die Referierende in die Verknüpfende in die Entwickelnde und überhaupt keine von ihnen völlig ohne die beiden anderen zu denken ist. Wir können uns daher diese Klassifikation nur in dem vagen und einschränkenden Sinne bedienen, dass bei jeder dieser Darstellungsweisen einer der drei Gesichtspunkte im Vordergrund steht und in diesem Falle gelangen wir zu folgenden Ergebnissen. Bei der erzählenden Geschichtsschreibung, der es in erster Linie um den anschaulichen Bericht zu tun ist, überwiegt das ästhetische Moment. Bei der pragmatischen Darstellung, die es vor allem auf die lehrhafte Nutzanwendung, die Moral der Sache abgesehen hat, spielt das ethische Moment die Hauptrolle. Bei der genetischen Methode, die eine geordnete und dem Verstand unmittelbar einleuchtende Abfolge aufzuzeigen sucht, dominiert das logische Moment. Dementsprechend haben auch die verschiedenen Zeitalter je nach ihrer seelischen Grundstruktur immer eine dieser drei Formen bevorzugt. Die Antike, in der die reine Anschauung am stärksten entwickelt war, hat die Klassiker der referierenden Geschichtsschreibung hervorgebracht. Das 18. Jahrhundert mit seiner Neigung, alle Probleme einer moralisierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen, hat die glänzenden Exemplare der pragmatischen Richtung aufzuweisen. Und im 19. Jahrhundert, wo die Tendenz vorherrschte, alles zu logisieren, in reine Begriffe und Rationalitäten aufzulösen, hat die genetische Methode die schönsten Früchte gezeitigt. Jede dieser drei Behandlungsarten hat ihre besonderen Vorzüge und Schwächen, aber so viel ist klar, dass bei jeder von ihnen ein bestimmtes Interesse das treibende und gestaltende Motiv bildet, sei es nun ästhetischer, ethischer oder logischer Natur. Den entscheidenden, ob schon stets wechselnden Maßstab des Historikers bildet allemal das Interessante. Dieser Gesichtspunkt ist nicht ganz so subjektiv, wie er aussieht. Es herrschen über ihn, zumindest in demselben Zeitalter, große Übereinstimmungen, aber er ist natürlich auch keineswegs objektiv zu nennen. Landkarte und Porträt. Man könnte nun meinen, dass bei der erzählenden Geschichtsschreibung, wenn sie sich auf eine trockene, sachliche Wiedergabe der Tatsachen beschränkt, das Ideal einer objektiven Darstellung noch am ehesten zu erreichen wäre. Aber schon die reine Referierung, die übrigens unerträglich wäre und, außer auf ganz primitiven Stufen, nie versucht worden ist, erhält durch die unvermeidliche Auswahl und Gruppierung der Fakten einen subjektiven Charakter. Hierin besteht eigentlich die Funktion alles Denkens, ja sogar unseres ganzen Vorstellungslebens, das ausnahmslos elektiv, selektiv verfährt und zugleich die der Wirklichkeit entnommenen Ausschnitte in eine bestimmte Anordnung bringt. Und diesen Prozess, den unsere Sinnesorgane unbewusst vollziehen, wiederholen die Naturwissenschaften mit vollem Bewusstsein. Aber es besteht hier doch ein kardinaler Unterschied. Die Selektion, die unsere Sinnesorgane und die auf ihren Meldungen aufgebauten Naturwissenschaften treffen, wird von der menschlichen Gattung nach strengen und eindeutigen Gesetzen entschieden, denen das Denken und Vorstellen jedes normalen Menschen unterworfen ist. Die Auswahl des historischen Materials wird aber nach freiem Ermessen von einzelnen Individuen oder von gewissen Gruppen von Individuen, im günstigsten Fall von der öffentlichen Meinung eines ganzen Zeitalters, bestimmt. Vor einigen Jahren hat der Münchner Philosoph Professor Erich Becher in seinem Werk Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften den Versuch gemacht, eine Art vergleichende Anatomie der Wissenschaften zu liefern, eine Art Technologie der einzelnen Disziplinen, die sich zu diesen etwa verhält wie eine Dramaturgie zur Kunst des Theaters. Dort findet sich der Satz: Die Wissenschaft vereinfacht die unübersehbar komplexe Wirklichkeit durch Abstraktion. Der Historiker, der ein Lebensbild des Freiherrn von Stein entwirft, abstrahiert von unzähligen Einzelheiten aus dessen Leben und Wirken, und der Geograf, der eine Gebirgslandschaft bearbeitet, abstrahiert von Maulwurfshügeln und Ackerfurchen. Zitat Ende. Aber gerade aus dieser Gegenüberstellung sehen wir, dass Geografie und Geschichte sich eben nicht als gleichberechtigte Wissenschaften koordinieren lassen. Denn während es für Maulwurfshügel und Ackerfurchen ein ganz untrügliches Merkmal gibt, nämlich das einfache optische der Größe und Ausdehnung, lässt sich durch keine ebenso allgemeingültige Formel feststellen, was in der Biografie des Freiherrn vom Stein diesen Quantität negligibel entspricht. Es ist ganz dem dichterischen Einfühlungsvermögen, dem historischen Takt, dem psychologischen Spürsinn des Biografen überlassen, welche Details er auslassen, welche er nur andeuten, welche er breit ausmalen soll. Geograf und Biograf verhalten sich zueinander wie Landkarte und Porträt. Welche Erdfurchen in eine geografische Karte aufzunehmen sind, sagt uns ganz unzweideutig unser geometrisches Augenmaß, das bei allen Menschen gleich und außerdem mechanisch kontrollierbar ist. Welche Gesichtsfurchen in ein biografisches Porträt aufzunehmen sind, sagt uns nur unser künstlerisches Augenmaß, das bei jedem Menschen einen anderen Grad der Feinheit und Schärfe besitzt und jeder exakten Revision entbehrt. Der geografischen Karte würde nicht einmal die historische Tabelle entsprechen, die die Fakten einfach chronologisch aneinanderreiht. Denn erstens ist es evident, dass eine solche Tabelle nicht mit denselben Berechtigung eine Wiederholung des Originals in verjüngtem Maßstabe genannt werden kann wie eine Landkarte. Und zweitens hätte eine solche amorphe Anhäufung von Daten nicht den Charakter einer Wissenschaft. Nach der doch wohl ziemlich unanfechtbaren Definition Bechers ist eine Wissenschaft, Zitat, ein gegenständlich geordneter Zusammenhang von Fragen, wahrscheinlichen und wahren Urteilen, nebst zugehörigen und verbindenden Untersuchungen und Begründungen. Keine dieser Forderungen wird von einer solchen nackten Tabelle erfüllt. Sie enthält weder Fragen noch Urteile, noch Untersuchungen noch Begründungen. Mit demselben Recht könnte man einen Adresskalender, ein Klassenbuch oder einen Rennbericht ein wissenschaftliches Produkt nennen. Wir gelangen demnach zu dem Resultat, sobald die referierende Geschichtsschreibung versucht, eine Wissenschaft zu sein, hört sie auf, objektiv zu sein. Und sobald sie versucht, objektiv zu sein, hört sie auf, eine Wissenschaft zu sein. Fibelgeschichte. Was die pragmatische Geschichtsschreibung anlangt, so bedarf es wohl kaum eines Beweises, dass sie das vollkommene Gegenteil wissenschaftlicher Objektivität darstellt. Sie ist ihrer innersten Natur nach tendenziös, und zwar gewollt und bewusst tendenziös. Sie entfernt sich daher von der reinen Wissenschaft, die bloß feststellen will, ungefähr ebenso weit wie die didaktische Poesie von der reinen Kunst, die bloß darstellen will. Sie erblickt im gesamten Weltgeschehen eine Sammlung von Belegen und Beispielen für gewisse Lehren, die sie zu erhärten und zu verbreiten wünscht. Sie hat einen ausgesprochenen und betonten Lesebuchcharakter. Sie will allemal etwas zeigen. Damit ist sie jedoch bloß als Wissenschaft verurteilt, wie ja auch die Lehrdichtung dadurch, dass sie keine reine Kunst ist, noch nicht jede Existenzberechtigung verliert. Das höchste Literaturprodukt, das wir kennen, die Bibel, gehört ins Gebiet der didaktischen Poesie, und einige der gewaltigsten Geschichtsschreiber, Tacitus, Machiavell, Bossuet, Schiller, Carlyle, haben der pragmatischen Richtung angehört. Unwissenschaftlichkeit der historischen Grundbegriffe. Als Reaktion gegen den Pragmatismus trat in der neuesten Zeit die genetische Richtung hervor, die sich zum Ziel setzt, die Ereignisse ohne jede Parteinahme lediglich an der Hand der historischen Kausalität in ihrer organischen Entwicklung zu verfolgen, also etwa in der Art, wie der Geologe die Geschichte der Erdrinde oder der Botaniker die Geschichte der Pflanzen studiert. Aber sie befand sich in einem großen Irrtum, wenn sie glaubte, dass sie dazu imstande sei. Erstens nämlich, indem sie den Begriff der Entwicklung einführt, begibt sie sich auf das Gebiet der Reflexion und wird im ungünstigsten Fall zu einer leeren und willkürlichen Geschichtskonstruktion, im günstigen Fall zu einer tiefen und gedankenreichen Geschichtsphilosophie, in keinem Fall aber zu einer Wissenschaft. Die Vergleichung mit den Naturwissenschaften ist nämlich vollkommen irreführend. Die Geschichte der Erde liegt uns in unzweideutigen Dokumenten vor. Wer diese Dokumente zu lesen versteht, ist imstande, diese Geschichte zu schreiben. Solche einfache, deutliche und zuverlässige Dokumente stehen aber dem Historiker nicht zu Gebote. Der Mensch ist zu allen Zeiten ein höchst komplexes, polychromes und widerspruchsvolles Geschöpf gewesen, das sein letztes Geheimnis nicht preisgibt. Die gesamte untermenschliche Natur trägt einen sehr uniformen Charakter, Die Menschheit besteht aber aus lauter einmaligen Individuen. Aus einem Lilienkeim wird immer wieder eine Lilie und wir können die Geschichte dieses Keims mit nahezu mathematischer Sicherheit vorausbestimmen. Aus einem Menschenkeim wird aber immer etwas noch nie Dagewesenes, nie Wiederkehrendes. Die Geschichte der Natur wiederholt sich immer. Sie arbeitet mit ein paar Refrains, die sie nicht müde wird zu repetieren. Die Geschichte der Menschheit wiederholt sich nie. Sie verfügt über einen unerschöpflichen Reichtum von Einfällen, der stets neue Melodien zum Vorschein bringt. Zweitens, wenn die genetische Geschichtsschreibung annimmt, ebenso streng wissenschaftliche Ursache und Wirkung ergründen zu können wie die Naturforschung, so befindet sie sich ebenfalls in einer Täuschung. Die historische Kausalität ist schlechterdings unentwirrbar. Sie besteht aus so vielen Gliedern, dass sie dadurch für uns den Charakter der Kausalität verliert. Zudem lassen sich die physikalischen Bewegungen und ihre Gesetze durch direkte Beobachtung feststellen, während die historischen Bewegungen und ihre Gesetze sich nur in der Fantasie wiederholen lassen. Jene kann man jederzeit nachprüfen, diese nur nachschaffen. Kurz, der einzige Weg, in die historische Kausalität einzudringen, ist der Weg der Künstler, ist das schöpferische Erlebnis. Und schließlich drittens erweist sich auch die Forderung der Unparteilichkeit als völlig unerfüllbar. Dass die Geschichtsforschung im Gegensatz zur Naturforschung ihre Gegenstände wertet, wäre noch kein Einwand gegen ihren wissenschaftlichen Charakter. Denn ihre Wertskala könnte ja objektiver Natur sein, indem sie, wie in der Mathematik, eine Größenlehre oder, wie in der Physik, eine Kräftelehre wäre. Aber hier zeigt sich der einschneidende Unterschied, dass es einen absolut gültigen Maßstab für Größe und Kraft in der Geschichte nicht gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass die Zahl 17 größer ist als die Zahl 3, dass ein Kreis größer ist als ein Kreissegment von demselben Radius, aber über historische Personen und Ereignisse vermag ich nicht Urteile von ähnlicher Sicherheit und Evidenz abzugeben. Wenn ich zum Beispiel sage, Cäsar sei größer als Brutus oder Pompeius, so ist das nicht beweisbarer als das Gegenteil. Und in der Tat hat man jahrhundertelang diese für uns so absurde Ansicht vertreten. Dass Shakespeare der größte Dramatiker sei, der je gelebt hat, kommt uns ganz selbstverständlich vor. Aber diese Meinung ist erst um die Wende des 18. Jahrhunderts allgemein durchgedrungen. Es war dieselbe Zeit, wo die meisten Menschen Vulpius, den Verfasser des Rinaldo Rinaldini, für einen größeren Dichter hielten als seinen Schwager Goethe. Raphael Mengs, in dem die Nachwelt nur noch einen faden und gedankenlosen Eklektiker erblickt, galt zu seinen Lebzeiten als einer der größten Maler der Erde. El Greco, in dem wir heute den grandiosesten Genius der Barocke anstaunen, war noch vor einem halben Menschenalter so wenig geschätzt, dass in der letzten Auflage von Meyers Konversationslexikon nicht einmal sein Name genannt wird. Karl der Kühne erschien in seinem Jahrhundert als der glänzendste Held und Herrscher, während wir in ihm nur noch eine ritterliche Kuriosität zu sehen vermögen. In demselben Jahrhundert lebte Jeanne d'Arc, aber Chastelain, der gewissenhafteste und geistreichste Chroniqueur des Zeitalters, lässt in dem Mystère, das er auf den Tod Karls des Siebten dichtete, alle Heerführer auftreten, die für den König gegen die Engländer kämpften. Die Jungfrau erwähnt er aber überhaupt nicht. Wir hingegen haben von jener Zeit kaum etwas anderes in der Erinnerung als das Mädchen von Orléans. Die Größe ist eben, wie Jakob Burckhardt sagt, ein Mysterium. Das Prädikat wird weit mehr nach einem dunklen Gefühle als nach eigentlichen Urteilen als Akten erteilt und versagt. Unterirdischer Verlauf der historischen Wirkungen. In der Erkenntnis dieser Schwierigkeit hat man nach einem anderen Wertmesser gesucht und gesagt, historisch ist, was wirksam ist. Ein Mensch oder ein Ereignis ist umso höher zu veranschlagen, je größer der Umfang und die Dauer seines Einflusses ist. Aber hiermit verhält es sich ganz ähnlich wie mit dem Begriff der historischen Größe. Von der Schwerkraft oder der Elektrizität können wir in jedem einzelnen Falle genau sagen, ob, wo und in welchem Ausmaß sie wirkt. Von den Kräften und Erscheinungen der Geschichte nicht. Zunächst, weil hier der Gesichtswinkel, von dem aus wir messen sollen, nicht eindeutig bestimmt ist. Für den Nationalökonomen wird die Einführung des Alexandriners eine sehr untergeordnete Rolle spielen, für den Theologen die Erfindung des Augenspiegels eine ziemlich geringe Bedeutung besitzen. Indes, hier ließe sich noch denken, dass ein wirklich universeller Forscher und Beobachter allen in der Geschichte wirksam gewordenen Kräften gleichmäßig gerecht wird, obschon sich einem solchen Unternehmen fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen. Viel schwerer aber wiegt der Einwand, dass ein großer Teil der historischen Wirkungen unterirdisch verläuft und oft sehr spät, bisweilen gar nicht ans Tageslicht tritt. Wir kennen die wahren Kräfte nicht, die unsere Entwicklung geheimnisvoll vorwärts treiben. Wir können einen tiefen Zusammenhang nur ahnen, niemals lückenlos beschreiben. Sueton schreibt in seiner Biografie des Kaisers Claudius: Zu jener Zeit erregten die Juden auf Anstiften eines gewissen Crestus in Rom Streitereien und Verdruss und mussten deshalb ausgewiesen werden. Sueton war allerdings kein genialer Durchleuchter der Historie wie etwa Thukydides, sondern bloß ein ausgezeichneter Sammler und Erzähler von welthistorischem Tratsch, eine geschmackvolle und fleißige Mediokrität. Aber gerade darum erfahren wir aus seiner Bemerkung ziemlich genau die offizielle Meinung des damaligen, gebildeten Durchschnittspublikums über das Christentum. Man hielt es für einen obskuren jüdischen Skandal. Und doch war das Christentum damals schon eine Weltmacht. Seine Wirkungen waren längst da und verstärkten sich mit jedem Tag, aber sie waren nicht greifbar und sichtbar. Der Irrtum Rankes. Viele Geschichtsforscher haben daher ihre Ansprüche noch mehr herabgesetzt und vom Historiker bloß verlangt, dass er den jeweiligen Stand unserer Geschichtskenntnisse völlig objektiv widerspiegele, indem er sich zwar der allgemeinen historischen Wertmaßstäbe notgedrungen bedienen, aber aller persönlichen Urteile enthalten solle. Aber selbst diese niedrige Forderung ist unerfüllbar. Denn es stellt sich leider heraus, dass der Mensch ein unheilbar urteilendes Wesen ist. Er ist nicht bloß genötigt, sich gewisser allgemeiner Maßstäbe zu bedienen, die gleich schlechten Zollstöcken sich bei jeder Veränderung der öffentlichen Temperatur vergrößern oder verkleinern, sondern er fühlt außerdem den Drang in sich, alle Tatsachen, die in seinen Gesichtskreis treten, zu interpretieren, zu beschönigen, zu verleumden, kurz durch sein ganz individuelles Urteil zu fälschen und umzulügen, wobei er sich allerdings in der exkulpierenden Lage des unwiderstehlichen Zwanges befindet. Nur durch solche ganz persönliche, einseitige, gefärbte Urteile nämlich ist er imstande, sich in der moralischen Welt, und das ist die Welt der Geschichte, zurechtzufinden. Nur sein ganz subjektiver Standpunkt ermöglicht es ihm, in der Gegenwart festzustehen und von da aus einen sichtenden und gliedernden Blick über die Unendlichkeit der Vergangenheit und der Zukunft zu gewinnen. Tatsächlich gibt es auch bis zum heutigen Tage kein einziges Geschichtswerk, das in dem geforderten Sinne objektiv wäre. Sollte aber einmal ein Sterblicher die Kraft finden, etwas so Unparteiisches zu schreiben, so würde die Konstatierung dieser Tatsache immer noch große Schwierigkeiten machen. Denn dazu gehörte ein zweiter Sterblicher, der die Kraft fände, etwas so Langweiliges zu lesen. Rankes Vorhaben, er wolle bloß sagen, wie es eigentlich gewesen, erschien sehr bescheiden, war aber in der Wahrheit sehr kühn und ist ihm auch nicht gelungen. Seine Bedeutung bestand in etwas ganz anderem, dass er ein großer Denker war, der nicht neue Tatsachen entdeckte, sondern neue Zusammenhänge, die er mit genialer Schöpferkraft aus sich heraus projizierte, konstruierte, gestaltete, Kraft einer inneren Vision, die ihm keine noch so umfassende und tiefdringende Quellenkenntnis und keine noch so scharfsinnige und unbestechliche Quellenkritik liefern konnte. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Heribert Illig und meine Wenigkeit. Die nächste Folge dieser Reihe können Sie Donnerstag, den 30. Oktober 2008, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer.